Redet. Wir verfressen Menschen, Europas Sorg gespiegelt. Sie folgen ihren kranken Trieb, komponieren schon das Todeslied. Millionen wird es Feuer bringen, zum Ernst der Eins erklingen. Aus Krankengeist von Teufels Hand nahm uns der letzte Weltenbrand. Alles zittert, alles wankt von der auserwählten Land. Aus Krankengeist von Teufels Hand nahm uns der letzte Weltenbrand. Alles zittert, alles wankt von der auserwählten Land. Vaterland, lieb Vaterland, es ist noch nicht vorbei. Erhebe deine kranke Brust zum letzten Hilfeschrei. Und jede Hand ist stark genug, wir tragen einen Speer. Und jedes Herz, das wir umschwert, reiht sich im weißen Heer. Krankengeist von Teufels Hand.